Nie wieder, geh ich in Zelle wegen Patte, nie wieder. Nie wieder, wegen Raub und Erpressung vor dem Richter stehen. Nie wieder, geh ich mit Dachter und Fußfesseln runter in Bunker und wart auf mein Urteil. Nie wieder, Papa, ich schwör, nie wieder, nie wieder. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Papa, ich schwör, nie wieder. Nie wieder. Baba wanta aus Garo wedziłam. Ozbiera wird starkes Alkohol. Ich wollte doch nur mal probieren, genauso wie all meine Freunde. Aus einer Probe wurde jede Woche. Jede Woche wurde schnell zu jeden Tag. Und auf einmal kiffst du ununterbrochen. Wirst süchtig und die Sucht führt zu Kriminalität. Weil man sich schämt von seinen Eltern Halal Geld zu nehmen, um sein Gift zu finanzieren. So war es bei mir, so war es bei dir, so war es bei ihr und bei ihm. Der eine wird Macher, der andere Junkie, die andere muss Landschaften gehen. Denn die Drogen werden härter, aus Gras wird Kokain. Leg Lines auf dem kaputten iPhone-Display mit OG. Ein Monat später war ich wieder in Haft, Digi. Kam raus und dachte mir, ich setz mir Ziel. Ich hab mein Deal, aber ich schwör nie wieder. Baba wanta aus Garo wedziłam. Ozbiera wird starkes Alkohol. Ich wollte doch nur mal probieren, genauso wie all meine Freunde. Aus einer Probe wurde jede Woche. Jede Woche wurde schnell zu jedem Tag. Und auf einmal kiffst du ununterbrochen. Wirst süchtig und die Sucht führt zu Kriminalität. Nie wieder, geh ich in Zelle wegen Patte, nie wieder. Nie wieder, wegen Raub und Erpressung vor dem Richter stehen. Nie wieder, nie wieder. Geh ich mit Dachter und Fußfesseln runter in Bunker und wart auf mein Urteil. Nie wieder, Papa, ich schwör, nie wieder, nie wieder. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Was soll ich sagen, Bruder, wir sind da jetzt. Die neue Generation, Digga, wir sind da, um zu zeigen, was Rap ist, Digga. Wir sind jung, wir sind heiß, Digga, hungrig. Wir rasten jetzt aus, Digga. Papa, ich schwör, nie wieder. Nie wieder. Nie wieder, nie wieder. Yeah. Nie wieder. Ich sag nie wieder, nie wieder. Sam Haye Bebe, dein Sohn war ein Peace Dealer und wurde dann berühmt wie dieser Terry Henry, Fußball-Profispieler. Oui, Digga, von Streetliga zu 385, ideal, ideal. Never say never clever mit Koks-Para. Sam Haye Bebe, dein Sohn wird kein Fußballer, der bei Saint-Germain Paris stammspielt. Glaub an dein Ziel, sag niemals nie. Achi, mach's wie Kujiro Hyuga. Kein Glück oder Zufall, er trifft, weil er muss, man. Achiri, Nemo ABDI, alle Gebin, Walla Jigi, ja Habibi. Der Maghrebi verpasst Drehkeks, das AB, ich schieß, Kalaschmäßig, Ballerstätig. Baba wanta aus Garo wedziłam. Ozbiera wird starkes Alkohol. Ich wollte doch nur mal probieren, genauso wie all meine Freunde. Aus einer Probe wurde jede Woche. Jede Woche wurde schnell zu jedem Tag. Und auf einmal kiffst du ununterbrochen. Wirst süchtig und die Sucht führt zu Kriminalität. Nie wieder, geh ich in Zelle wegen Patte, nie wieder. Nie wieder, wegen Raub und Erpressung vor dem Richter stehen. Nie wieder, nie wieder. Geh ich mit Dachter und Fußfesseln runter in Bunker und wart auf mein Urteil. Nie wieder, Papa, ich schwör, nie wieder. Nie wieder. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Papa, ich schwör, nie wieder. Nie wieder. Nie wieder, nie wieder.